Ich preise das Blut des Lammes, das mich reinwäscht von allen meinen Sünden und in dem Kraft ist, mich von allen meinen Sündenketten zu lösen. Ich rühm dein Blut, ich rühm dein Blut, und weichen muss des Satans Wut. Dein Blut Erlösung hat gebracht, drum sieg ich durch des Blutes Kraft, durch des Blutes Kraft. Ich rühm dein Blut, ich rühm dein Blut,